1. Die Wüsten das Trockenland wer den sich freuen, waren die Steppe jubeln und wie ein Krokus erbluhen word. 2. Sie word uppig erbluhen und vor Freude jubeln, denn die Herrlichkeit des Libanon soe die Pracht unseres Gottes werden zuteil werden. 3. Stark die Kraftlosen Hand und festig die Wankenden Knie. 4. Sag den Menschen, die innerlich beunruhigt sind, sie getrost und furchtet euch nicht, denn ihr Gott word kommen, rasch und gottlich Vergeltung zu üben und euch persönlich zu helfen. 5. Infolgedessen werden sich die Augen der Blinden offenen und die Ohren der Tauben wiederhören können. 6. Dann wird der Lamme wie ein Hirsch springen und die Sange des Stammen wird vor Freude jubeln, die in der Wust Wasser herverbrechen und Bake Dirch die Step fließen werden. 7. Die Luftspiegelung wird sich in einen Teich verwandeln und das Durstige Land zu Wasserquellen werden, zu dem Werden der Ehemeligen Lagerstadt der Schakali ein Bereich für Schilf und Rohr entstehen. 8. Dort wird ein befestigt Straße entstehen, die als heiliger Weg bezeichnet wird und die kein Unreiner betreten darf, Gott selbst wird diesen Weg anführen, so dass selbst anwissend nicht in die Irre gehen werden. 9. Auf diesem Weg werden weder Lohen noch andere Raubtier anzutreffen sein, so dass die Erlisten dort sicher und angestort wandeln können. 10. Die vom Herrn befreiten werden mit Jubeln nach Zion zurückkehren, wo euch Freude erhaupt am Geben word, sie werden wann und Freude erfahren, warend kummer und Sufsen von ihnen weichen.